An den obersten Staatsführer der DFRK, Kim Jong-un, richteten die Teilnehmer des 5. internationalen Festivals zur Lobpreisung der Kostenmenschen von Paektusan einen Blumenkorb. Im Namen der Festivalteilnehmer überreichten der Vorsitzende des mongolischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der Kostenmenschen von Paektusan 2017 und der Chefsekretär der belgisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft am 15. August dem Vorsitzenden des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DFRK, Kim Jong-nam, den Blumenkorb für Kim Jong-un.